bereits Christian Dietrich Grappe hatte nicht nur die Höllenfahrt in Don Juan und Faust beschrieben, er hatte den Teufel auf höchst komische Weise in seiner dramatischen Literatursatire, Scherzsatire, Ironie und tiefere Bedeutung als destruktiven Intellektuellen eingeführt. Diesem Teufel ist es noch in der wärmsten Stube zu kalt. Er ist das Fegefeuer als Heizung gewohnt. Es ist kalt, kalt. In der Hölle ist's wärmer. Satirische Großmutter hat mir zwar, weil 7 am häufigsten in der Bibel vorkommt, 7 Pelzhemdchen, 7 Pelzmäntelchen und 7 Pelzmützchen angezogen, aber es ist kalt, kalt. Hol mich Gott, es ist sehr kalt. Könnte ich nur Holz stehlen oder einen Wald anzünden? Einen Wald anzünden? Alle Engel, es wäre doch kurios, wenn der Teufel erfrieren müsste.